Liebe Mitbewohner, das Mittagessen wird Ihnen heute ausnahmsweise auf den Zimmern serviert. Wir wünschen allen einen guten Appetit und einen schönen Tag. Wer nicht stirbt, wird älter. Von Volker Anding. Regie Christoph Pragua. Ich bin ja schon geschockt. In den Prospekten sah alles so elegant aus. Ein Viertel des Gebäudes ist höchstens renoviert. Betreutes Wohnen in einer Baustelle? Jetzt wird auch klar, warum das hier so preiswert ist. Also noch kann ich dich in ein Hotel bringen. Das hatten wir doch schon alles, Martha. Dass ich 3 Wochen in unserem Haus alleine bleibe, willst du nicht. Nein, auf keinen Fall. Vögel im Hotel sind nicht erlaubt und dass ich meine Zebrafinken weggebe, will ich nicht. Ich hätte dir den Flug doch bezahlt. Ich will nicht das 5. Rad am Wagen sein. Denn die Kinder freuen sich auf dich und nicht auf eine rheumakranke Tante im Rollstuhl. Ach, Heide. Und außerdem hast du deinen Enkel immer noch nicht gesehen. Willst du warten, bis er sein Abitur bestanden hat? Nein. Er wird nächste Woche 3 Jahre alt. Und außerdem telefonieren wir doch jeden Tag. Hast du das Handy eingeschaltet? Es ist noch in der Verpackung. Ich will, dass du erreichbar bist. Du kannst es dir umhängen und immer dabei haben, sogar unter der Dusche. Es ist wasserdicht. Sobald du weg bist, packe ich es aus und lese die Beschreibung. Die Bedienung soll idiotensicher sein. Dann habe ja sogar ich noch eine Chance. Ach, Heide, so war das doch nicht gemeint. Sagen und meinen, damit fangen alle Missverständnisse an, seit Abrahams Zeiten. Gott befiehlt ihm, seinen Sohn zu opfern, und dann war es nicht so gemeint. Die Lehrerin spricht. Also in der Bibel war es außerdem eine Prüfung und kein Missverständnis. Ich habe das gesagt, weil du doch mit der Technik auf Kriegsfuß stehst, oder bilde ich mir das nur ein? Du hast ja recht. Schon die Sprache in diesen Bedienungsanleitungen verursacht mir körperliches Unwohlsein. Ich habe auch Deutsch gegeben. Ja, bitte? Schönen guten Tag, ich bin die Frau Hall. So, Bratwurst mit Kohlrabi und Salzkartoffeln und zum Nachtisch einen Apfel. Wollen Sie in Ihrem Rollstuhl bleiben oder wollen Sie sich an den Tisch setzen? Ach, Sie haben Besuch. Von Besuch hat mir niemand was gesagt. Essen für Besucher kostet extra. Ich gehe sowieso gleich. Meine Schwester fliegt nach Amerika zu ihren Kindern. Mich kriegen keine 10 Pferde nach Amerika. Liebe Mitbewohner, heute feiert Hilda Zimmermann ihren 87. Geburtstag. Dazu gratulieren wir ihr herzlich und spielen ihr Lieblingslied. Ich habe meine eigene Musik dabei. Ich brauche das wirklich nicht. Wie stellt man es ab? Abstellen? Das ist unsere Hausanlage. Ich glaube, die kann man gar nicht abstellen. Da vergeht mir der Appetit. Martha, kommst du da dran? Ich finde keinen Ausschalter. Bisher hat sich noch niemand beschwert. Danke, Schwesterherz. Und wieso klebt da diese Zeitung am Fenster? Letzte Woche hat hier der alte Klaas gewohnt. Ich glaube, der fühlte sich beobachtet. Ah, das Taxi ist da. Jetzt muss ich, Schwester, Schwesterherz. Ruf an, wenn du gelandet bist. Ja, das mache ich. Klar, wir telefonieren. Das Telefon. Gibt es da eine Vorwahl? Einfach Telefon drücken. Hier steht doch alles. Kann man ohne Brille lesen. So, jetzt muss ich aber weiter. Hallo? Danke. Danke? Wofür danke? Wer sind Sie? Danke, dass Sie die Zeitung entfernt haben. Wie bitte? Ich wohne auf der anderen Seite vom Hof. Ich kann nicht mehr raus. Ich bin bettlägerig. Ich kann nur aus dem Fenster gucken oder fernsehen. Liebe Frau. Der Herr Klaas hat da gewohnt, wo Sie jetzt sind. Ein netter Mann. Wir haben jede Woche Telefon. Also gute Frau, ich möchte wirklich nicht. Büttner. Dorothea Büttner. Zimmer 34. Frau Büttner, Es tut mir leid, aber ich bin an solchen Telefonkontakten nicht interessiert. Aber ich will Sie doch nur informieren. Ich dachte... Nochmal, Frau Büttner, ich bin nicht interessiert. Wo bin ich hier noch reingeraten? Wahrscheinlich hat sie ein Fernrohr und beobachtet mich die ganze Zeit. Soll sie. Ich habe ja nichts zu verbergen. Herein! Bitte entschuldigen Sie die Störung. Ich wollte nur höflich nachfragen, ob Sie vielleicht noch etwas Zucker für mich erübrigen könnten. Mir wird der Zucker zum Tee nämlich immer verweigert. Sie behaupten hier, ich sei Diabetiker und dürfe deshalb keinen Zucker zu mir nehmen. Dabei habe ich mein Attest immer dabei, eingeschweißt in Folie, damit ich auch im Bad den Beweis führen kann. Moment, hier muss noch irgendwo was herumliegen. Können Sie gerne haben. Ich trinke meinen Tee immer ohne. Vielen Dank, sehr freundlich von Ihnen. Eine solche Verweigerung ist nämlich schon im Grundsatz nicht statthaft. Waren Sie mal Richter oder Staatsanwalt? Ach, Schokolade esse ich auch für mein Leben gern. Aber nur die, die in Silberpapier eingepackt ist. Silberpapier und Schokolade, das lädt sich auf wie eine Batterie. Schokolade habe ich leider nicht. Einen schönen Tag wünsche ich. Die Chancen stehen nicht schlecht. Und sonst werden wir in Berufung gehen. Ich muss unbedingt Herse besorgen. Lea, nicht so hastig. Rahel, was ist mit dir? Hast du keinen Hunger? Wasser? Ihr habt ja gar kein Wasser mehr. Heide, was sind schon 3 Wochen? Die gehen um wie im Flug. Ich stell mir einfach vor, ich bin im Urlaub. Sie führen selbst Gespräche. Das ist gut. Haben Sie mich erschreckt? Man kann vor Schreck sterben. Anklopfen ist hier wohl unbekannt, oder? Viele glauben immer noch, Selbstgespräche seien ein Zeichen für Verwirrtheit oder für Demenz. Studien haben eindeutig belegt, dass das Gegenteil der Fall ist. Selbstgespräche wirken wie Gehirnjogging. Ich bin gar nicht hier im Heim. Ich habe nur 3 Wochen betreutes Wohnen gebucht. Wegen der Finken und weil meine Schwester mich nicht in unserem Haus allein lassen will. Haben die Vögel Namen? Natürlich haben die Namen. Oder meinen Sie, ich sage zu denen Vogel oder Zebrafink? Wie sind die Namen? Ist das jetzt ein Test? Die beiden dort auf der Stange. Lea und Rahel. Und der am Gitter? Lilith. Sie sind Religionslehrerin. Und Sie sind der Therapeut hier, nehme ich an. Ich kümmere mich halt ein wenig um das geistige Wohl der Mitbewohner. Segel Petersilie Rot Mercedes Jugendstil Meise. Was war das denn jetzt? Wie viele Begriffe haben Sie sich gemerkt? Ich glaube, Sie haben eine Meise. Aber wenn es Sie glücklich macht, Meise, Jugendstil, Segel, Rot, Petersilie, noch was? Mercedes. Gut, sagen Sie das so schnell wie möglich hintereinander. Einsame Esel essen nasse Nesseln gern, nasse Nesseln essen einsame Esel gern. Bitte. Einsame Esel essen nasse Nesseln gern, nasse Nesseln essen einsame Esel gern. Danke. Und wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Sie meinen wahrscheinlich Esel, oder? Sie schreiben Tagebuch. Das ist gut. Sehr gut. Einen schönen Abend. Wir sehen uns. Gute Nacht, ihr Piepmätze. Morgen früh gibt es frisches Futter. Erster Tag. Es ist zugegangen wie im Taubenschlag. Ich bin von einem Psychologen getestet worden, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Bin müde wie ein Hund. Es klopft in der Heizung. Irgendwie rhythmisch. Geht's noch lauter? Hallo? Ist da der Nachtdienst? Hallo? So viel zum Thema Nachtdienst. Gute Nacht, Heide. Gute Nacht. Hallo? Du klingst so verschlafen. Habe ich dich geweckt? Du bist gut. Hast du schon mal was von Zeitzonen gehört? Es ist mitten in der Nacht. Bei uns ist es 6 Uhr abends und hier ist es warm geworden. Geradezu schwül. Und Marie, Marie ist niedlich. Total. Sie nennt mich Mara, weil sie Martha noch nicht aussprechen kann. Gut, dass du heil gelandet bist. Ja. Hier werde ich wie ein Patient behandelt. Sogar ein Psychologe war bei mir. Was? Ja, er hat mir Testfragen gestellt. Das ist doch bestimmt ein Missverständnis. Nimm es doch einfach ja als Abwechslung. So wird es dir wenigstens nicht langweilig. Langweilig? Du machst mir Spaß. Wieso? Ich hatte keine Sekunde Ruhe. Hier geht es zu wie im Taubenschlag. Können wir bitte morgen telefonieren? Ich bin fix und fertig. Okay, okay, ja, ja. Liebes, bis morgen. Schlaf gut. Gute Nacht. Guten Morgen. Aufwachen, Prinzessin. Ein neuer Tag beginnt. Wer sind Sie? Wir sind Ihr ganz persönlicher Pflegedienst. Wir tragen Sie auf Händen, sozusagen. Was erlauben Sie sich? Lassen Sie mich los! Verschwinden Sie! Hast du die Beine? Auf drei. Eins. Zwei. Lassen Sie mich! Das tut mir weh, ich habe Rheuma. Und drei. So. Oh, jetzt geht's erst einmal unter die Dusche. Das kann ich allein. Lassen Sie mich los! Wie hätten Sie es denn gern? Hm? Ganz heiß oder ganz kalt? Sollen wir Sie einseifen oder wollen Sie das selbst machen? Ich werde mich beschweren. Das hat der Nachstehen, das verspreche ich Ihnen. Sie sind die erste Rollstuhlfahrerin, die sich beschwert, dass wir ihr helfen. Raus jetzt! Undank ist der Weltenlohn. Das müssen wir uns nicht gefallen lassen. Komm, Harry. Wir kommen wieder. Guten Morgen, das Frühstück ist da. Ich komme mir vor wie auf dem Bahnhof. Bitte? Niemand klopft, jeder kommt und geht, wie es ihm passt. Ich habe geklopft. Vielleicht haben Sie es nicht gehört. Ich werde mich bei der Heimleitung beschweren. Und worüber, wenn ich fragen darf? Ich bin überfallen worden. Überfallen? Um Punkt 6 wurde ich aus dem Bett gezerrt. Gegen meinen Willen. Ach, Sie meinen die beiden Pfleger, Harry und Rolf? 6 Uhr ist hier unsere normale Weckzeit. Und eigentlich sind die beiden hier recht beliebt. Ich mit meinem Rheuma. Die haben mich behandelt, als wäre ich aus Gummi. Vielleicht haben sie ihre Akte ja noch nicht einsehen können. Akte? Wieso gibt es eine Akte über mich? Ich bin doch keine Patientin. Im Hotel muss man sich ja auch anmelden. So, und jetzt muss ich weiter. Und die Heizung ist auch kaputt. Das kann nicht sein. Sie hat gestern Nacht geklopft. Ganz laut und rhythmisch. Die ist nicht kaputt. Das ist der Funker. Wer? Mit dem alten Klaas, ihrem Vormieter, hat er sich nur so verständigt. Können Sie mir seine Nummer geben? Ich will mich beschweren. Ja, das können Sie vergessen. Sein Telefon hat er längst abgeklemmt. Beschweren Sie sich doch auf seine Art. Das Morsealphabet hängt immer noch über dem Telefon. Die Leute, die hier wohnen, sind alle sehr seltsam. Die sind nicht seltsam, die sind alt. Alt sein und Rheuma haben ist auch kein Vergnügen. Wer nicht stirbt, wird älter. Das hat meine Großmutter immer gesagt. Wollen Sie zum Mittag Fisch oder vegetarisch? Ich kann doch gar nicht an Essen denken. Bringen Sie mir einfach irgendetwas. Mhm. Irgendetwas. Wo bin ich hier nur reingeraten? alle Leitungen belegt. Bitte haben Sie ein wenig Geduld. Geduld. Geduld. Wer hat schon Geduld? In dringenden Fällen drücken Sie bitte die 1. Und ob das dringend ist? Im Moment sind leider alle Leitungen belegt. Bitte haben Sie ein wenig Geduld. In dringenden Fällen drücken Sie bitte die 1. Ich drück ja die 1. Hier soll man nicht verrückt werden. Herein! Ach, bitte, entschuldigen Sie die Störung. Ich wollte nur höflich nachfragen, ob Sie vielleicht noch etwas Zucker für mich erübrigen könnten. Mir wird der Zucker zum Tee Sie nämlich schon wieder. Immer verweigert. Ich bin beschäftigt. Sie behaupten ja, ich sei Diabetiker und dürfe deshalb keinen Zucker zu mir nehmen. Dabei habe ich mein Attest immer dabei. Eingeschweißt in Folie, damit ich auch im Bad den Beweis führen kann. Moment, der Zucker. Wo ist der Zucker? Ach, hier. Ah. Hier ist der Zucker. Und hier noch ein Schokoriegel. Das gehört jetzt Ihnen. Kennen Sie die Pfleger Harry und Rolf? Diese Personen sind mir nicht bekannt. Danke für den Zucker. Schokoriegel esse ich übrigens nicht. Haben Sie vielleicht Schokolade, die in Silberpapier eingepackt ist? Nein, habe ich leider nicht. Einen schönen Tag wünsche ich. Die Chancen stehen nicht schlecht. Und sonst werden wir in Berufung gehen. Im Moment sind leider alle Leitungen belegt. Bitte haben Sie ein wenig Geduld. Bitte haben Sie ein wenig Geduld. Wenigstens ist die Schrift schön groß. Anrufen. Tätigen Sie einen Anruf unter Verwendung eines Namens oder einer Nummer aus dem Adressbuch. Sie Kontakte. Seite 28. Wenn während eines bestehenden Anrufs, siehe Seite 29, ein weiterer Anrufer anklopft, siehe Seite 30, können Sie den Anklopfer... Der Anklopfer, da ist er. Herein! Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, ich lese gerade die Beschreibung für dieses Mobiltelefon hier und verstehe nur Bahnhof. Ah, tut mir leid, ich besitze kein Mobiltelefon. Damit kenne ich mich nicht aus. Ich könnte aber Badura Bescheid sagen. Er ist jung und kennt sich gut mit der modernen Technik aus. Er ist eine Art Bote hier, er kauft ein, macht Besorgung. Sehr gut, ich brauche nämlich auch Vogelfutter. Könnten Sie ihn bitte zu mir schicken? Ich werde ihm Bescheid sagen. Haben Sie eigentlich irgendwelche Ticks? Ich? Ticks? Wissen Sie eigentlich, wie gefährlich das werden kann? Was meinen Sie damit? Mit einer Halsentzündung fing es bei mir an. Was? Das Räuspern. Dann begann ich meine Räusperer zu zählen. An manchen Tagen waren es über 2000. Irgendwann wurde das zum Zwang. Kann man denn nichts dagegen machen? Denken Sie nicht an Marzipanschweinchen. Wie bitte? Mit Verboten erreicht man ja das Gegenteil. Dann denken Sie erst recht an Süßigkeiten. Ich schicke Badura zu Ihnen. Ein Senilfon. Ein was bitte? Senilfon, nennt man so. Ein Handy halt für alte Leute. Ein bisschen mehr Respekt bitte, Herr Badura. Sagen Sie mir einfach, ob Sie mir das Ding startklar machen können oder nicht. Kein Problem. Könnten Sie auch noch was für mich einkaufen? Kein Problem. Was brauchen Sie denn? Hirse für meine Vögel und 2 Tafeln Schokolade, Vollmilch. Ich nehme das Handy mit und mache es unterwegs fertig. Welche Nummern sollen denn ins Adressbuch? Wie? Sie nehmen mein Telefon mit? Anders geht's leider nicht. Ich habe noch voll die Lauferei heute. Und was hat das Mobiltelefon für eine Nummer? Die steht hier auf dem Karton. Ich trau dem Ganzen nicht. Gestern hat das Telefon hier gar nicht funktioniert. 01904466888810. Ha, was habe ich gesagt? Geht doch. Alles easy. Für Elise. Für wen? Diese Melodie verfolgt mich. Hier haben Sie Geld. Was bekommen Sie für die Besorgung und für das Handy? Jeder gibt mir, was er will. Also gut. Den Rest können Sie dann behalten. Danke. Bis später. Komisch. Ich könnte schwören, ich hatte 4 große Scheine und nicht nur 2. Das Telefon ist eine Attrappe. Wo ist das Alphabet? Wie sage ich Ruhe? Kurz, lang, kurz, kurz, kurz, lang, 4-mal kurz, 1-mal kurz. R-U-H-E. Ruhe. 3-mal lang, lang, kurz, lang. Das war alles? Moment, das sind O und K. O und K? Natürlich. Okay. O, K. Ich kann morsen. Heute Morgen wurde ich von 2 Männern überfallen, die sich Pfleger nennen. Harry und Rolf. Frau Hall behauptet, sie seien bei allen sehr beliebt. Bin ich zu zimperlich? Mein letzter Hautkontakt mit einem Mann war vor 3 Wochen. Mit dem Masseur. Guten Morgen. Ihr Pflegeteam ist da. Wie sind Sie denn hier reingekommen? Wir bringen das Frühstück. Tee, frische Hörnchen und ein Frühstücksei. Genau 4,5 Minuten. So wie Sie es lieben. Frau Hall bringt mir sonst immer das Frühstück. Heute nicht, heute hat sie frei. So, ich setze Sie jetzt mal an den Tisch. Lassen Sie das. Das kann ich allein. Sind Sie uns immer noch böse wegen gestern? Das war doch alles nicht so gemein. So? Wir möchten doch, dass Sie sich hier wohlfühlen. Ich muss mir zuerst die Zähne putzen. Vor dem Frühstück? Vor dem Frühstück und nach dem Frühstück. Und ich kann das allein. Moment, Moment. Ich mache Ihnen die Tür auf. Und ich halte so lange das Ei warm. Am besten, du setzt dich drauf. Kleiner Spaß, Frau Schwarz. Meine Herren, es reicht. Ich komme zurecht. Ja? Ja, guten Tag. Martha? Hallo. Wollen Sie die Hirse lose oder am Stück? Ach, Sie sind's. Bringen Sie einfach beides. Wann kommen Sie denn? Heute Nachmittag. Und vergessen Sie bitte das Handy nicht. Es ist immer noch meins. Kein Problem. Ich erkläre Ihnen dann alles. Ist super einfach. Herein! Das kann nur Herr Heimer sein. Herein, bitte! Ach, entschuldigen Sie die Störung. Ich wollte nur höflich nachfragen, ob Sie vielleicht noch etwas Zucker für mich erübrigen könnten. Mir wird der Zucker zum Tee nämlich immer verweigert. Sie behaupten ja, ich sei Diabetiker und dürfe deshalb keinen Zucker zu mir nehmen. Ich habe Zucker für Dabei Sie, Herr Heimer. Dabei habe ich mein Attest immer dabei, eingeschweißt in Folie, damit ich auch im Bad den Beweis führen kann. Hier ist der Zucker, sogar 3 Päckchen. Vielen Dank. Einen schönen Tag wünsche ich. Die Chancen stehen nicht schlecht. und sonst werden wir in Berufung gehen. Und sonst werden wir in Berufung gehen. Hallo. Hallo. Komm Sie herein. Ich bring die Hirse. Danke. Ja, Wasser bekommt ihr auch. Könnten Sie bitte die Tränke voll machen? Ja, sicher das. Gleich bekommt ihr frisches Wasser. Kleinen Spätzchen. So, bitteschön. Ja, dankeschön. Und hier ist die Schokolade. Vollmilch. Was bekommen Sie von mir? Hier sind die Quittungen. 6,40. Können Sie wechseln? Kein Problem. Ich hatte doch noch 2,50er. Vielleicht habe ich mich ja auch verguckt. 10er und 50er habe ich schon öfter verwechselt. Hier, stimmt so. Oh, danke schön. Ich muss unbedingt mal raus. Können Sie mich runterbringen in den Innenhof? Haben Sie noch einen Moment Zeit? Kein Problem. Ja. Endlich. Endlich frische Luft. Und Bäume und Vögel. Willkommen an Bord. Wie meinen? Sie sind doch die Neue über mir, oder? Dann sind Sie der Funker. Einige nennen mich hier so, stimmt. Piet Petersen, mein Name. Ihr Geklopfe stört meine Nachtruhe. Warum machen Sie das? Macht der Gewohnheit. So habe ich mich über 2 Jahre mit dem alten Klaas unterhalten. Haben Sie sich nie besucht? Nur selten. Klaas war bettlägerig. Und telefonieren? Seit seiner Kehlkopfoperation konnte er nur noch flüstern. Aber Klopfzeichen, das dauert doch ewig. Übung macht den Meister. Für mich wäre das nichts. Dafür bin ich zu ungeduldig. Mit dem Klaas habe ich auch Schach gespielt. Aha. Bauer E2 nach E4. Spielen Sie auch Schach? Als Kind, mit meinem Großvater. Okay, können Sie ja schon morsen. Schach ist Gehirngymnastik. Wenn der Körper streikt, muss man doch wenigstens den Kopf beweglich halten. Ich bleib ja nur 3 Wochen, bis meine Schwester wiederkommt. Ja, in 3 Wochen würden wir mindestens eine Partie schaffen. Mit dem Klaas habe ich jeden Abend von 7 bis 10 gespielt. Angeblich ist er ja im Schlaf an einem Herzinfarkt gestorben. Aber wissen Sie, was komisch ist? Nachts um 1 hat er mir noch minutenlang SOS gefunkt. Und? Was haben Sie gemacht? Haben Sie Hilfe geholt? Natürlich. Ich habe die Polizei angerufen. Und bin dann hoch zu ihm. Und im Haus? Der Nachtdienst? Nachtdienst. Das können Sie vergessen. Aha. Und wie ging es dann weiter? Naja, ich kam leider zu spät. Er lag neben seinem Bett. Eines kann ich Ihnen sagen. Ein friedlicher Tod sieht anders aus. Ich will ja nicht stören, aber ich muss noch einiges erledigen. Ja, gut. Ich muss weiter. Und mit dem Schach. Denken Sie mal darüber nach. Ich denke darüber nach. Darf ich Ihnen heute Abend wenigstens gute Nacht sagen? Ja, aber bitte vor 10 Uhr. Ja. 3. Tag, 21.46 Uhr. Habe gerade die Tür 2-mal abgeschlossen. Ich schreibe jetzt Dinge auf, um mich zu vergewissern, dass ich nicht spinne. In meinem Portemonnaie sind jetzt genau 74,89 €. Ich lege das Portemonnaie unter mein Kopfkissen. Badura hat mich nach unten gefahren in den Innenhof. Dort habe ich den Funker kennengelernt. Ein gut aussehender Mann. Braun gebrannt, weiße Haare, weißer Bart. Ein Seemann wie aus dem Bilderbuch. Sein Freund und Schachpartner wohnte bis vor kurzem hier. Ich schlafe in dem Bett, in dem er gestorben ist. Kurz vor seinem Tod hat er SOS geklopft, als Morsezeichen. Mein Handy klingelt Beethovens Elise. Es ist wie verhext. Jetzt hat Badura doch wieder mein Handy mitgenommen. G-N-G-N? Ach klar. Gute Nacht. G-N. Gute Nacht. Gerade hat mir der Seebär gute Nacht gesagt. Es war 10:01. Ich muss gestehen, ich freue mich. Guten Morgen, schön geschlafen. Und alles aufgegessen? Ich habe doch nicht gefrühstückt. Das ist nicht mein Tablett. Vielleicht waren es ja die Einzelmännchen. Vielleicht gibt es ja schon wieder Mittagessen. Was können wir denn sonst noch für Sie tun? Sie können mir beim Haarewaschen helfen. Gern. Ich habe noch ein paar Anmeldeformulare. Die müssen Sie unterschreiben. Was für Formulare? Für die Anmeldung hier. Sie müssen sie unterschreiben. Geben Sie her. Erklärt sich einverstanden? Bedingungen während... Ah, oh, das ist keine Schrift, das ist Fliegendreck. Meine Lesebrille. Ich habe meine Lesebrille vergessen. Hallo? Heide Schwarz hier. Hallo, Frau Schwarz. Herr Badura, ich brauche Sie ganz dringend. Können Sie bitte sofort zu mir kommen? Kein Problem. Ich bin hier im Heim. Ich bin schon unterwegs. Danke. Wir könnten Ihnen das Juristendeutsch in diesen Verträgen übersetzen. Nicht nötig. Und Ihnen die wichtigsten Dinge erklären. Nein, danke. Ich komme zurecht. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Ich wollte nur höflich nachfragen. Auf Sie habe ich schon gewartet. Ob Sie vielleicht noch etwas Zucker für mich erübrigen könnten. Mir wird der Zucker zum Tee nämlich immer verweigert. Sie behaupten hier, ich sei Diabetiker. So, wo haben wir Sie gleich? Ich wollte nur höflich nachfragen, ob Sie vielleicht noch etwas Zucker für mich erübrigen könnten. Na? Mir wird der Zucker zum Tee nämlich immer verweigert. Kommt Ihnen das bekannt vor? Wer ist das? Das sind Sie. Nein. Ich habe es aufgenommen, als Sie gestern hier waren. Das bin ich nicht. Da äfft mich jemand nach. Und das schlecht. Erinnern Sie sich nicht mehr, dass Sie jeden Tag zu mir kommen und nach Zucker fragen? Das höre ich mir nicht weiter an. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Herr Heimer, Ihr Zucker. Das war wohl nichts, Heide. Martha hat recht. Die Lehrerin in mir werde ich wohl nie mehr los. Hallo, was gibt's? Sie sind ja ganz außer Atem. Hab mich beeilt, bin die Treppen hoch. Hier ist meine Adresse und hier ist der Schlüssel. Aha. Bitte gehen Sie zu mir nach Hause und holen Sie meine Lesebrille und meine Leselupe. Und wo finde ich die? Im Wohnzimmer. Wenn Sie reinkommen, rechts. In der Nussbaumkommode. Oberste Schublade. Okay, Nussbaumkommode, oberste Schublade. Kann aber ein bisschen dauern. Macht nichts. Hauptsache, ich kann heute noch diese Formulare lesen. Halt! Stopp! Das Handy? Es ist immer noch meins und ich hätte es gerne zurück. Kein Problem. Aber wenn ich die Sachen nicht finde oder wenn Sie was vergessen haben? Haben Sie nicht Ihr eigenes Telefon? Jeder Jugendliche hat doch heutzutage so ein Ding. Hatte ich auch. Ist mir gestohlen worden. Also gut, dann behalten Sie es eben noch so lange. Danke. Liebe Mitbewohner, das Mittagessen wird Ihnen heute ausnahmsweise auf den Zimmern serviert. Wir wünschen allen ausnahmsweise einen guten Appetit. Ich kann es nicht mehr hören. Das Heim hier ist eine einzige Ausnahme. Herein? Frau Hall? Sind Sie es? Kommen Sie doch herein! Hallo? Niemand da? Kein Essen? Zwangsdiät nennt man das. Kein Frühstück, kein Mittagessen. Zum Glück habe ich noch Studentenfutter. Hallo. Herr Badura? Hier ist keine Kommode. Wo sind Sie denn gerade? Im Wohnzimmer. Also, wenn Sie reinkommen, rechts. In der Nussbaumkommode. Die oberste Schublade. Ja, hier steht keine Kommode. Wie bitte? Es ist ziemlich leer hier. So, als wenn jemand gerade ausgezogen ist. Herr Badura, was sehen Sie? Sagen Sie mir bitte, was Sie sehen. Also, ein braunes Sofa, einen aufgerollten Teppich an der Wand. Was? Kartons mit Geschirr und auf dem Boden noch so ein Haufen mit Zeug halt. Was meinen Sie damit? Ein altes Radio, Bücher, Schallplatten, Vasen. Vielleicht sind Sie im falschen Haus. Amselweg 12. Aber ich habe doch Ihren Schlüssel. Wie wäre ich denn sonst hier reingekommen? Das kann doch nicht wahr sein. Martha. Ich rufe Martha an. Nein, da ist es ja noch Nacht. Die kann ich jetzt nicht anrufen. Und wenn Martha ausgewandert ist, war hier vielleicht nur noch eine Last? Hat sie mich deshalb ins Heim gesteckt? Ach nein, das würde Martha nicht machen. Oder doch? Heide, hör auf zu grübeln. Hat jemand geklopft? Herein! Warum kommen Sie denn nicht rein? Jetzt nur nicht durchdrehen. Ganz ruhig bleiben. Bestimmt gibt es für alles eine Erklärung. Niemand da. Da will mich wohl jemand veräppeln. Ja, bitte? Ich bin es nochmal, Frau Büttner. Und, was wollen Sie von mir? Erinnern Sie sich an die Zeitung, die am Fenster klebte? Natürlich, mein Gedächtnis funktioniert. Was ist denn mit der Zeitung? Der Klaas hat den Artikel auf die Scheibe geklebt, weil ich ihn lesen sollte. Das habe ich mir doch gedacht. Sie beobachten alles mit einem Fernrohr. 2 Tage später war er tot. Sie sehen doch wohl keinen Zusammenhang zwischen der Zeitung und dem Ableben von Herrn Klaas. Beweisen kann ich es nicht. Aber merkwürdig ist es schon. Und? Machen Sie es nicht so spannend. Was stand denn nun in dieser Zeitung? Lesen können Sie wohl selbst, oder? Einen schönen Abend. Jetzt hat sie es mir aber heimgezahlt. Wo ist denn nun diese blöde Zeitung? Im Papierkorb? Ganz ruhig, ihr Piepmätze. Geht ganz schnell. Ist gleich vorbei. Ich brauche nur dieses Stück Zeitung. Hitzewelle in Australien. Das ist es nicht. Aber hier. Falsche Krankenpfleger im Altersheim. Seit einem Jahr? Oh, mehr geht nicht ohne Lesebrille. Badura, er muss mir helfen. 013 1474478109. The person you've called is temporarily not available. Mich wundert nichts mehr. Reiß dich zusammen, nicht durchdrehen. Bitte, Telefon, mach jetzt keine Zicken. Hallo? Hallo, Martha? Heide. Martha, bist du für immer in die USA gegangen? Was meinst du? Martha, ich meine es ernst. Bist du in die USA ausgewandert? Wie kommst du denn auf sowas? In 3 Wochen. bin ich doch wieder da, das weißt du doch. Ist was passiert? Nein, ich habe wohl nur schlecht geträumt. Es hat geklopft, ich muss Schluss machen, Martha. Good night, Heide. Ich rufe dich wieder an, ja? Good night. Jetzt belüge ich schon meine eigene Schwester. War ich ihr nur noch eine Last? Wo ist Frau Hall? Warum bringt sie mir kein Essen mehr? Wem kann ich hier noch trauen? Ich muss hier raus. Lang, lang, kurz, lang, kurz. Ein G und ein N. Gute Nacht. Der Funker sagt gute Nacht. G, N. Gute Nacht, Sibir. Guten Morgen. Guten Morgen. Wo sind Sie denn gewesen? Ich habe Sie schon vermisst. Ich hatte zwei kranke Kinder zu Hause. Ich konnte nicht weg. Diese Formulare hier. Warum muss ich die unterschreiben? Kenne ich mich nicht mit aus. Aber das ist hier üblich. Ich glaube, das wird an die Krankenkassen weitergeleitet. Ich habe meine Lesebrille vergessen. Könnten Sie mir wohl eine Lupe besorgen? Ich schaue mal im Büro nach. Aber da sind gerade die Maler. Seitdem Sie weg sind, geht es hier drunter und drüber. Ich habe bisher niemanden von der Verwaltung erreicht. Der Einzige, der mir geholfen hat, war der Therapeut des Hauses. Der Therapeut? Ach, Sie meinen den Psycho. Wie? Frieda Ben ist doch ein Psycho. Das habe ich Ihnen aber am ersten Tag schon gesagt. Sie meinen damit keinen Psychologen oder Psychotherapeuten? Der Psycho? Ein Therapeut? Der hat eine Klatsche. Der hat einen Zirkus im Kopf. Der ist plemplem. Aber wie der hier auftritt, gute Manieren, in weiß gekleidet. Ja, der Ben kommt eben aus gutem Hause. Er war hier jahrelang Krankenpfleger und irgendwann ist er total abgedreht. Er bildete sich ein, er sei Psychiater. Und er hat dann mit den alten Leuten hier verrückte Experimente gemacht. Ja? Ja. Aber wenn er seine Medikamente genommen hat, dann ist er gut drauf. Da kann man auf ihn hereinfallen. Unglaublich. Seine Ticks. Naja, ist ja nichts passiert. So, jetzt muss ich aber wirklich weiter. Taxi Rolf? Ich hätte gerne ein Taxi. Haben Sie auch Behindertentaxis? Ja, haben wir. Ich bin im Rollstuhl. Die Adresse bitte. Kirchstraße 24, Seniorenstift Harmonie. Brauchen Sie Hilfe? Nein, danke. Ich komme mit dem Aufzug runter. Ja, Taxi kommt. Dankeschön. Vorübergehend außer Betrieb. Wäre ja auch ein Wunder, wenn es anders wäre. Dann muss ich wohl die Treppe nehmen. Langsamkeit ist die Schnelligkeit der Schnecke. Und noch eine Stufe. Noch eine Stufe. Das sind richtig gute Rutschen. Damit versuchen wir es in Belgien. Die verkaufen wir nicht auf dem Trödelmarkt. Harry und Rolf, was mache ich jetzt? Der Funker. Vielleicht ist er ja da. Ja, wen haben wir denn da? Die Lehrerin. Beim Treppensteigen. Wahrscheinlich geht der Aufzug wieder nicht, oder? Sie haben es erraten. Dafür sind wir doch da. Wir helfen Ihnen wieder zurück in Ihre vier Wände. Lassen Sie das, ich will nach unten in den Hof. Nach unten? Aber wir wollen Sie doch gerade besuchen. Das finde ich jetzt aber unhöflich. Ich will Sie doch heute massieren. Ich hab Sie. Nimm du die Beine. Hilfe! Lassen Sie mich runter! Was ist hier los? Brauchen Sie Hilfe, Frau Nachbarin? Ja, helfen Sie mir! Was ist los? Alles in Ordnung. Der Aufzug ist mal wieder außer Betrieb. Wir bringen Sie zurück in Ihr Zimmer. Schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Lecker, lecker. Frische Hirsekörner. Lassen Sie Ihre Finger vom Käfig. Wie kann man nur so undankbar sein? Harry, ja? Du kannst schon mal die Dusche anstellen. Wird gemacht, Chef. Das können Sie sich schenken. Ich will jetzt nicht duschen. Ich will, dass Sie hier verschwinden. Alles zu seiner Zeit. Wo ist Badura? Badura? Kennen wir nicht. Seit gestern warte ich auf ihn. Er sollte mir was aus meiner Wohnung holen. Ein schönes Haus haben Sie. Ja. Und so geschmackvoll eingerichtet. Und die antiken Möbel und die Ölbilder. Also man spürt sofort, da wohnen gebildete Menschen mit Lebensart. Sie stehen schon in der Zeitung. Ja. Sie glauben doch wohl nicht, dass Sie mit Ihren Betrügereien durchkommen. Solange die Dummen nicht aussterben, schon. Bildung schützt vor Dummheit nicht, Frau Lehrerin. Das ist ungehörig. Wie kann man einen Wandsafe mit einem Ölbild tarnen, das kleiner ist als die Safe-Tür? Und wie kann man so viel Bargeld in einem Safe vergammeln lassen? Oder wie dumm muss man eigentlich sein, den PIN-Code neben die EC-Karte ins Portemonnaie zu kleben? Tja, wenn Sie jetzt nicht mehr duschen wollen, dann ist für uns jetzt Schicht. Wir ziehen weiter. Gute Pfleger werden überall gebraucht. Das Telefon brauchen Sie ja nicht. Sie haben ja jetzt ein Handy. Den Rollstuhl nehmen wir mit. Halt, stehen lassen. Sie kommen ja auch gut ohne klar. Vielen Dank für alles. Heide. Du sitzt es in der Falle. Die Vögel von der Stange gefallen. Sie haben sie vergiftet. Lea, bitte nicht. Nicht fressen. Meine Zebras. Oh. Meine Zebras. Kein Telefon. Kein Handy. Der Funker muss mir helfen. S. O. S. P. O. L. I. Z. E. I. Bitte, bitte sei da. Raus damit! Raus! Und das auch noch! Liebe Mitbewohner, das, das tut wird gut. Ihnen heute ausnahmsweise eine Nervensäcke weniger! Aufnahme, Polizei! Man hat mich eingesperrt! Ich habe keinen Schlüssel! Harry und Rolf, Sie reden mit der Polizei. Das Turmband! Das Turmband! Polizei! Polizeimeister Biel. Schönen guten Tag, Frau Schwarz. Sie sind Frau Schwarz? Bitte beruhigen Sie sich. Gut, dass Sie da sind. Ich bin ganz ruhig. Diese beiden haben mein Haus ausgeraubt, während ich hier im Heim war. Ich hab's Ihnen ja gesagt, ein psychotischer Schub. Und das ist nicht der erste. Das ist Unsinn. Ich kenne Sie gut. Wer sind Sie denn? Frau Schwarz ist psychisch vollkommen stabil. Sie hat auch keine Anzeichen von Altersdemenz. Der Psycho, ich glaube es nicht, ausgerechnet. Der hat einen Jagdschein, der glaubt nämlich, er sei Psychiater. Der hat einen total an der Waffe, trägt nur weiß, kommt sich vor wie Sigmund Freud, persönlich. So, jetzt mal Ruhe bitte und der Reihe nach. Bitte, Herr Ben, stellen Sie mein Tonband ein. Da ist der Beweis drauf. Am besten, Sie überweisen Sie wieder in die Psychiatrie. Ich bin nicht verrückt. Das ist Notwehr. Das sind gesuchte Verbrecher. Sehen Sie doch, meine Vögel, die haben Sie auch vergiftet. Was hab ich gesagt? Total neben der Spur. Sie stehen schon in der Zeitung. Ja? Sie glauben doch wohl nicht, dass Sie mit Ihren Betrügereien durchkommen. Was soll das? Stellen Sie das aus. Solange die Dummen nicht aussterben, schon. Bildung schützt. Hören Sie das nicht? Das ist ungehörig. Das sind die beiden. Das ist der Beweis. Dieses Tonband beweist gar nichts. Haben Sie eine richterliche Verfügung? Herr Heimer! Nein, habe ich nicht. Wir sind ja gerufen worden, weil diese Frau hier randaliert hat. Sie hat Geschirr aus dem Fenster geworfen. Finden Sie das etwa normal? Sie halten den Mund. Tonbandaufnahmen gelten vor Gericht nicht als Beweis. Pappalapapp, Sie sind von gestern. Das sind akustische Fingerabdrücke, die sehr wohl Beweiskraft besitzen. Und wenn Sie mich fragen, ich glaube, Sie haben mir einen echten Fang gemacht. Das werde ich überprüfen. Hier, dieser Zeitungsartikel über die falschen Pfleger. Die beiden haben meine Wohnung ausgeraubt und wollten mir an den Kragen. Betrug, Körperverletzung, Freiheitsberaubung. Hier besteht ein dringender Anfangsverdacht. Für eine vorläufige Festnahme völlig ausreichend. Wem glauben Sie jetzt mehr, Herr Wachtmeister? Diesem senilen Alten, der sich als Anwalt aufspielt? Oder? Es reicht jetzt! Also sind jetzt mal still. Ihre Personalausweisung bitte zügig. Ja, selbstverständlich. Da müsste ich aber jetzt eben noch mal ganz kurz runter... Halt, stehen bleiben! Vega 03, bitte kommen. Vega 03 hört. Was gibt's? Ruf bitte sofort Verstärkung. Flüchtig ist ein Pfleger in einem weißen Dienstkittel. Alle Ausgänge sichern. Verstanden. Alle Ausgänge sichern. Das ist ja wie im schlechten Film. Ich gehe jetzt. Ich bin im Dienst. Sie bleiben hier und rühren sich nicht von der Stelle. Das ist mein Handy! Auch das haben Sie mir geklaut. Ihr Handy, lächerlich. Das Handy bitte. Hallo? Polizeimeister Biel, wen möchten Sie sprechen? Was ist passiert? Ich möchte meine Schwester Heide sprechen. Moment, ich reiche sie weiter. Ihre Schwester. Martha? Polizei bei dir. Was ist passiert? Das ist eine längere Geschichte. Mach dir keine Sorgen. Kommen Sie bitte mit. Machen Sie sich nicht lächerlich. Vorwärts. Du bist gut. Natürlich mache ich mir Sorgen. Ich ziehe jetzt erst einmal in ein Hotel. In ein Hotel? Ja, aber was ist denn mit den Vögeln? Die Vögel sind tot. Tot? Ja, aber wieso denn? Bitte, Martha, lass uns später reden. Ich rufe dich zurück. Vielen Dank, Herr Heimer. Und entschuldigen Sie mein unmögliches Benehmen kürzlich. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Übrigens, ich habe Schokolade für Sie in Silberfolie. Vielen Dank. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Einen schönen Tag wünsche ich. Die Chancen stehen nicht schlecht. Und sonst werden wir in Berufung gehen. Wer nicht stirbt, wird älter. Von Volker Anding. Es sprachen Heide Schwarz, Irm Herrmann. Ich komme zurecht. Ihre Schwester Martha, Marie-Agnes Reinken, Frau Hall, BG Wanninger, Frau Büttner, Dorothea Walder, Herr Heimer, Horst Bollmann, eingeschweißt in Folie, Frieder Benn, Matthias Hase, der Funker, Hans Schulze, Rolf, Hans-Jürg Krumpholz, Ari, Gregor Höppner, Badura, Dustin Semmelrogge, kein Problem, schon unterwegs, sowie Kerstin Fischer, Silke Linderhaus, Mandana Mansouri und Peter Nottmeier. Technische Realisation: Gertrud Melcher, Dirk Hülsenbusch und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz: Katharina Schnell. Regie: Christoph Pragoa. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2011. Dramaturgie und Redaktion: Georg Büren.